Good evening. Guten Abend. Thank you for coming on this rainy Wednesday night. Danke fürs Kommen auf diesen, an diesem regnerischen Mittwochabend. Okay, let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute that Abend. That we can be together. Dass wir zusammen sein können. And we can study your word. Und dein Wort studieren können. And we ask you to bless it to our hearts and our lives. Bitten, dass du es zu unseren Herzen und in unserem Leben segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we are in 1 Samuel chapter 21. Wir sind in 1. Samuel Kapitel 21. And we continue with the life of David. Und wir fahren fort mit dem Leben Davids. David is he's not a refugee, he's a fugitive. Der David ist ein Flüchtling. Flüchtiger. He is a fugitive. Flüchtender. Okay. Yeah, a fugitive, not a refugee. Yeah, okay. Nicht ein Flüchtlinger. Okay. Okay, we pick it up in 1 Samuel 21. 1. Samuel 21. Verse 10. Vers 10. Then David arose and fled that day from Saul and went to Achish, king of Gath. 1 Samuel chapter 21 with verse 10. I think it's 11 auf Deutsch. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath. Now this is one of the Philistine kings. Das ist einer der Könige der Philister. So now he's fled outside of the realm of Israel. Also jetzt ist er außerhalb des Raums von Israel geflohen. Because he's fleeing from King Saul. Weil er vor dem König Saul flieht. In verse 11. Vers 12. But the servants of Achish said to him. Und die Knechte Achish sagten zu ihm. Is this not David the king of the land? Ist das nicht David der König des Landes? Did they not sing of this one as they danced? Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen? Saying Saul has slain his thousands and David his 10,000s? Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. And David took these words to heart and greatly feared Achish, king of Gath. David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gath. Interesting. Interessant. David flees. Der David flieht. But he's recognized. Aber er wird erkannt. He tries to hide in Gath. Er versucht sich in Gath zu verstecken. But immediately people say, wait a minute, look at that guy. Aber sofort sagen Leute, warte mal, schau wait dir a an. Moment mal. That's David. Das ist doch David. That's the king of the land. Das ist der König des Landes. Yes, it's him. Ja, das ist er. And David heard these words. Und David hat diese Worte gehört. He's the one that the damsels sang about. Und das ist doch der, von dem die Mädchen gesungen haben. Saul has killed his thousands, but David his 10,000s. Saul hatte seine Tausende getötet, aber David Zehntausende. David hears it. Und David hört das. Verse 13. Vers 14. So he disguised his sanity before them. Er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen. Interesting, huh? Das ist interessant. Sometimes you wonder if people do that in the church. Manchmal fragst du dich, ob Leute das in der Gemeinde machen. They are disguising their sanity. Sie verstecken ihre Gesundheit. Naja. Also sie machen so, als wären sie verrückt. No, they are disguising their sanity. Ja, sie verstecken ihre geistige Gesundheit. They are disguising it. Sie verstecken es. But for a long time. Aber für lange Zeit. So he disguised his sanity before them. And acted insanely in their hands. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen. And scribbled on the doors of the gate. Und kritzelte an die Flügen des Tores. And let his saliva run down into his beard. Und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Now, this is the hero of the faith. Also das ist dieser Glaubensheld. He is running for his life. Er rennt für sein Leben. And suddenly he's confronted with death. Und plötzlich wird er mit dem Tod konfrontiert. They will kill him. Sie werden ihn töten. If this is David, these people will grab him and probably hang him. Wenn das wirklich David ist, dann werden die Leute ihn einfach schnappen und wahrscheinlich aufhängen. So David disguises himself as though he was crazy. Also stellte sich David wahnsinnig. Very quick. Ganz schnell. Like we talked about last week. Wie wir letzte Woche besprochen haben. You're on an airplane. Du bist am Flugzeug. You're an American. Du bist ein Amerikaner. Suddenly there's terrorists on the airplane. Und plötzlich sind da Terroristen im Flugzeug. And one of them says, "You're an American." Und plötzlich sagt einer von ihnen, du bist doch ein Amerikaner. And you say, "Now, Mamma Mia, how can you assault me like that?" Du sagst, na, Mamma Mia, wie kannst du mich so beleidigen? I'm an Italiano. Ich bin Italiener. And you play the madman. Und dann spielst du den Verrückten. David plays the madman here. David spielt den Verrückten. He doesn't play an Italian. Er spielt keinen Italiener. But he plays as though he's insane. Aber er spielt so, tut so, als wäre er verrückt. I don't know what he did. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. But he did a good job. Aber er hat das gut gemacht. And they say, "There's David." Und sie sagten, da ist David. Look, there he is. Schau, da ist er. And everyone's looking at him. Und alle schauen ihn an. All eyes are on him. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. What do you do? You're surrounded. Was machst du? Du bist umzingelt. He starts to make like he's retarded. Er tut einfach so, wie wenn er behindert wäre. And acts insanely. Then he starts scribbling on the door. Und benimmt sich einfach ganz verrückt und er fängt an der Tür zu kritzeln. And then he's watching them, you know, through the corner of his eye, and they're like looking at him like. Und er beobachtet die Leute durch seinen Augenwinkel und die schauen ihn an. That's definitely David. Das ist auf jeden Fall David. And he probably hearing this. Und er hört das wahrscheinlich. He says, "I gotta really convince him now." Na, jetzt muss ich sie erst wirklich überzeugen. And he starts to spit down his beard. Und er spuckt so seinen Bart hinunter. And they're looking at him. Und sie schauen ihn an. Look what the king says. Und schau mal, was der König sagt. Verse 14. Then Achish said to his servants, "Behold, you see the man behaving as a madman." Da sagte Achish zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Why do you bring him to me? Warum bringt ihr ihn zu mir? And I love this next statement. Und ich mag diese nächste Aussage. Do I lack madmen? Fehlt es mir an Wahnsinnigen? No, I don't. Okay. Nein. Do I lack madmen? Fehlt es mir an Wahnsinnigen? That you have brought this one to act the madman in my presence. Dass ihr diesen hergebracht habt, bei mir zu toben. Shall this one come into my house? Sollte der in mein Haus kommen? So that's the name of the message tonight. Also, das ist jetzt der Name der Botschaft heute. Do I lack madmen? Fehlt es mir an Wahnsinnigen? Okay, are there times that we are perceived as crazy? Gibt es Zeiten, wo wir als verrückt angesehen werden? I think that there are moments in our Christian life when we will be perceived as crazy. Ich glaube, es gibt Momente in unserem christlichen Leben, wo wir als verrückt angesehen werden. Now, these should be moments. Das sollten Momente sein. Not long, not moments like Momente und nicht lange Zeit. Probably 5 minutes. Das ist was dauert wahrscheinlich 5 Minuten. Not 2 days. Nicht 2 Tage. Not a week. Keine Woche. But there's moments when we'll be perceived as crazy. Aber es gibt Momente, wo wir als verrückt angesehen werden. And if you turn over to Acts chapter 26, und wenn ihr Apostelgeschichte 26 aufschlagt, you see the Apostle Paul was perceived as crazy. Dann seht ihr auch, wie der Apostel Paulus als verrückt angesehen wurde. Now, what I'd like to bring out is that David is perceived as crazy in light of the word of the Lord. David wird als verrückt angesehen im Lichte des Wortes Gottes. In light of truth. Im Licht der Wahrheit. I can be crazy because I'm not in the truth. Ich kann aber auch verrückt sein, weil ich nicht in der Wahrheit bin. And because someone acts like they're a madman doesn't mean that they are living like David was. Und nur weil jemand sich verrückt verhält, heißt das noch nicht, dass sie so leben, wie der David gelebt hat. Das sind isolierte Momente. Das ist kein Lebensstil. Now, in Acts chapter 26, in Apostelgeschichte 26, starting with verse 24, beginnend mit Vers 24, while Paul was saying this in his defense, Während er aber dies zur Verteidigung sagte, well, let's go back to verse 21. Oder schauen wir zuerst Vers 21 an. For this reason some Jews seized him in the temple, seized me in the temple and tried to put me to death. Deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht mich zu ermorden. And so, having obtained help from God, I stand to this day testifying both to small and great, stating nothing but what the prophets and Moses said was going to take place. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, now, Moses, dass es geschehen werde. Moses and the prophets is what they called the Old Testament scripture. Die Propheten und Mose, das ist das, was sie eben das Alte Testament genannt haben. Moses and the prophets. Mose und die Propheten. And he is saying, I have stated nothing but what the Bible says. Und er sagt dann, ich habe nichts gesagt außer dem, was die Bibel sagt. Verse 23. Vers 23. That the Christ was to suffer. Dass der Christus leiden sollte. And that by reason of his resurrection from the dead, he should be the first to proclaim light both to the Jewish people and to the Gentiles. Dass er als erstes durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. And while Paul was saying this in his defense, und während Paulus das in seiner Verteidigung sagt, Festus said in a loud voice, sagt Festus mit lauter Stimme, Paul, you are out of your mind. Du bist von Sinnen, Paulus. Your great learning is driving you mad. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. So Paul is perceived as crazy. Also wird der Paulus als verrückt angesehen. But this is okay as long as he is standing in the truth. Aber das ist in Ordnung, solange er in der Wahrheit steht. And there will always come a time, und es wird immer eine Zeit kommen, when I am going to be perceived as crazy by somebody. Dass ich von jemandem als verrückt angesehen werde. And if I'm going to be perceived as crazy, und wenn ich von jemandem als verrückt angesehen like werde, Paul was in 2 Corinthians 5, so wie Paulus in 2. Korinther 5, I believe it's verse 13, ich glaube, es ist Vers 13, he said, if I am crazy, er sagt, und wenn ich verrückt bin, then it's before God. Dann ist es vor Gott. But to you, I have a sober mind. Aber für euch habe ich einen nüchternen Verstand, because he stands in the truth. Weil er in der Wahrheit steht. And if I'm afraid of how I will be perceived, und wenn ich Angst davor habe, wie ich angesehen werde, I probably will not stand in the truth. Dann werde ich wahrscheinlich nicht in der Wahrheit stehen. But better to stand in the truth, aber es ist besser, in der Wahrheit zu stehen. And not worry how I'm perceived. Und sie nicht die Sorgen machen, wie die anderen einen sehen. Because I can guarantee all of us will come to some point, weil ich kann garantieren, dass alle von uns zu einem Punkt kommen werden, where no matter what we say, wo egal was wir sagen, we are perceived as someone who has no sense. Wir als jemand angesehen werden, der von Sinnen ist. And yet, und doch, Paul says this, sagt Paulus, verse 5, Vers 5, I am not out of my mind. Paulus aber spricht, ich bin nicht von Sinnen. I am not out of my mind, most excellent Festus, but I utter words of sober truth. Ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit. For the king knows about these matters. Und der Besonnenheit, denn der König weiß um diese Dinge. And I speak to him also with confidence. Zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Since I am persuaded that none of these things escape his notice. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist. For this has not been done in a corner. Denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. King Agrippa, do you believe the prophets? Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? I know that you do. Ich weiß, dass du glaubst. Turn over to 1 Timothy chapter 4. Schlagt 1. Timotheus 4 auf. Sometimes we have to actually play the madman. Manchmal müssen wir eigentlich den Verrückten spielen. Maybe. Vielleicht. Maybe if you're in a relationship you shouldn't be in. Vielleicht, wenn du in einer Beziehung bist, in der du nicht sein solltest. Just dribble on your face a little bit and get out of it. Dann lass einfach dein Speichel ein bisschen runterrennen und dann gehst du schon raus aus der Beziehung. If you sense that you're in danger, wenn du spürst, dass du in Gefahr bist, just do what you have to do to get out of it. Dann tu einfach, was du tun musst, um rauszukommen. And if people think you're crazy, let them think you're crazy. Und wenn Leute glauben, dass du verrückt bist, dann lass sie glauben, dass du live verrückt bist. Unto the Lord, lebe vor dem Herrn. As long as you're living in the truth. Solange du in der Wahrheit lebst. Now 1 Timothy chapter 4 in verse 1. 1. Timotheus 4 Vers 1. But the Spirit speaks but the Spirit explicitly says that in the latter times some will fall away from the faith. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. By means of the hypocrisy of liars. Durch die Heuchelei von Lügenrednern. Seared in their own conscience as with a branding iron. Die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Men who forbid marriage. Die verbieten zu heiraten. And advocate abstaining from foods. Und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. Die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. For everything created by God is good and nothing is to be rejected. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. If it is received with gratitude. Wenn es mit Danksagung genommen wird. Look at verse 5. Schau doch Vers 5 For an. For it is sanctified by the means of the word of God and prayer. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. What does that mean? Sanctified by the word. Was bedeutet das, geheiligt durch Gottes Wort? It means I'm standing in the truth. Das bedeutet, dass ich in der Wahrheit stehe. I read in Genesis 9:3. Ich lese in 1. Mose 9:3. That God told Noah. Dass Gott Noah gesagt hat. That these things I've created everything moving for you to eat. Ich habe all diese Dinge geschaffen, die sich bewegen, dass du sie essen kannst. Everything that moves, you can alles, eat. Was sich bewegt, das kannst du essen. The bugs, everything. Everything. Die Käfer, alles. The word of God says it, das Wort Gottes sagt es. And through prayer I claim it, und durch Gebet nehme ich das an. And it's sanctified. Und es ist geheiligt. That means I'm in the truth. Das bedeutet, dass ich in der Wahrheit bin. And when you travel around the world, you see different people eating all kinds of stuff. Und wenn du um die Welt herumreist, dann siehst du, wie verschiedene Nationen alle möglichen Dinge essen. Bugs and everything imaginable. Käfer und alles, was man sich vorstellen kann. When I was in Bangkok, I went to the market. Ich in Bangkok war, bin ich da auf den Markt gegangen. I thought, you don't eat this stuff, do you? Und ich habe mir gedacht, ihr esst das nicht wirklich, oder? It's sanctified by the word of God. Aber es ist geheiligt durch das Wort Gottes. God says if it moves you can eat it. Gott sagt, wenn es sich bewegt, kannst du es essen. That's worms and beetles and everything. Würmer und Käfer und alles. If it's moving you can eat it. Wenn es sich bewegt, kannst du es essen. Now these people, diese Leute, were forbidding people to marry. Haben anderen Leuten verboten zu heiraten. When God instituted marriage. Wenn doch Gott die Ehe geschaffen hat. These people were forbidding people to eat food. Und diese Leute haben auch anderen Leuten verboten zu essen. When gewisse the word Dinge. Of God says, when God said, I created it for you. Wenn Gott sagt, ich habe das für dich geschaffen. Now these are lying spirits. Das sind lügende Geister. These are people who are saying things. Das sind Leute, die Dinge sagen. That are not in the Bible. Die nicht in der Bibel sind. They are contradicting what God says. Sie widersprechen dem, was Gott sagt. And the Apostle Paul said. Und Apostel Paulus sagt. These people depart from the faith. Diese Leute sind abgefallen vom Glauben. Because they are paying attention to deceitful spirits. Indem sie auf betrügerische Geister achten. And the doctrines of demons. Und Lehren von Dämonen. Interesting, isn't it? Interessant, oder? Wow. I wonder how many churches actually are believing things. Ich frage mich, wie viele Gemeinden etwas glauben. That actually originated from a demon. Wo was eigentlich einem Dämonen entsprungen ist. It's just not true. Es ist einfach nicht wahr. We're doing something and believing something that contradicts the word of God. Wir tun etwas und glauben etwas, was dem Wort Gottes widerspricht. And somehow it's become our tradition. Und irgendwie ist es zu unserer Tradition geworden. But it's not in the word. Aber es ist nicht im Wort. And to stand in the word und im Wort zu stehen will take courage. Braucht Mut. And sometimes you may be perceived as crazy. Und manchmal wirst du dann als verrückt angesehen. Martin Luther was perceived as crazy. Martin Luther wurde als verrückt angesehen. And yet he was standing in the word. Und doch ist er im Wort Gottes gestanden. It's interesting how powerful the tradition of men is. Es ist interessant, wie mächtig die Tradition von Menschen ist. Matthew chapter 15. Matthäus 15. Verse 6. Vers 6. You neutralize the word of God through your tradition. Er macht auch eure Traditionen, das Wort Gottes, zunichte. The issue is not what a church has done in the past. Die Sache ist nicht, was eine Gemeinde in der Vergangenheit getan and hat. That must be preserved. Und das muss erhalten werden. The issue is, what does God's word say? Sondern die Sache ist, was sagt Gottes Wort? And if there's certain things that we do that contradict God's word, und wenn es gewisse Dinge gibt, die wir tun, die aber dem Wort Gottes widersprechen, then we need to stand in the word, dann müssen wir im Wort stehen. No matter how we are perceived. Egal wie wir angesehen werden. And each of us will come to this point. Und jeder Einzelne von uns wird zu diesem Punkt kommen. Mit unserer Familie oder was auch immer. Ich kann mich erinnern, wie ich errettet wurde. 2 Jahre lang hat meine Mutter gedacht, dass ich total verrückt geworden bin. Und ich habe gesagt, Mama, eines Tages wirst du verstehen. Ich bete. And 2 years later, she got saved. Und 2 Jahre später ist sie errettet worden. And if we're gonna stand in the truth, und wenn wir in der Wahrheit stehen, we have to realize that someone, müssen wir erkennen, dass irgendjemand, especially those who are of church tradition, besonders die, die stark in Gemeindetradition sind, are gonna perceive us as crazy. Uns als verrückt ansehen. And there are lying spirits in the last days. Und es gibt lügende Geister in den letzten Tagen. Look at verse 2 again. Schaut euch nochmal Vers 2 an. People will depart from the faith. Leute werden vom Glauben abfallen. In verse 1. In Vers 1. This is the faith right here. Das ist der Glaube. Hier. Moses and the prophets. Mose und die Propheten. And the apostles now. Und jetzt die Apostel. We have the teaching, we have the faith. Wir haben die Lehre, wir haben den Glauben. And people will depart. Und Leute werden abfallen from the word vom Wort and follow the traditions of men und den Traditionen von Menschen folgen. And the Lord says, your tradition neutralizes the word. Und der Herr sagt, deine Tradition neutralisiert das Wort. Invalidates it. Es macht es ungültig. And because you do this, und weil du das tust, in Matthew 15, 8, Matthäus 15, 8, your worship is in vain. Ist eure Anbetung umsonst. Because you worship me with your lips, weil ihr mich mit euren Worten anbetet. But your heart is far from me. Aber euer Herz ist weit weg von mir. Wow. Wahnsinn. Okay, so people depart from the word. Also Leute fallen vom Wort ab. But many of them depart because they are deceived. Aber viele fallen ab, weil sie betrogen sind. They are taught things that they believe are the word. Sie sind getäuscht und sie lehren Dinge, von denen sie glauben, dass es das Wort ist. But it's a deceitful spirit. Aber es ist ein trügerischer Geist. It's the doctrines of demons. Es sind die Lehren der Dämonen. And these things are taught in verse 2 by hypocritical liars. Und diese Dinge werden gelehrt, wie in Vers 2 steht, von heuchlerischen Lügnern. Seared in their own conscience as with a branding iron. Die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Wow. Those people are out there? Diese Leute gibt's. They're out there. Ja. In the last days. In den letzten Tagen. The last days are the days after the cross. Die letzten Tage sind die Tage nach dem Kreuz. The time before the second coming. Die Zeit vor dem zweiten Kommen. And if the last days existed 2000 years ago, und wenn vor 2000 Jahren schon diese letzten Tage existiert haben, how much more today? Wie viel mehr sind sie das jetzt? When we are just before the Lord's return. Wenn wir einfach nur vor der Wiederkunft des Herrn stehen. Wow. People who are forbidding us, Leute, die uns verbieten, people who are writing books, Leute, die Bücher schreiben, and robbing believers, und Gläubige berauben, of the privileges that we have in the Word, von den Vorrechten, die wir im Wort haben. Galatians 5:1. Galater 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Es war um der Freiheit willen, dass Christus uns frei gemacht hat. And yet people will rob Christians of that freedom. Und doch werden Leute Christen dieser Freiheit berauben. I have the freedom to walk with my Savior. Ich habe die Freiheit, mit meinem Erretter zu wandeln. And no one has the right to come in between me and my Savior. Und niemand hat das Recht, zwischen mich und meinen Retter zu treten. No one. Niemand. He is my Savior. Er ist mein Retter. And it says in Romans, we stand or fall before our own master. Und es steht in Römer, dass wir stehen und fallen vor unserem eigenen Meister. Each of us. Jeder einzelne von uns. I have a walk with the Lord. Ich habe einen Wandel mit dem Herrn. And no one can forbid that. Und niemand kann mir das verbieten. Because it is written. Weil es geschrieben steht. And I stand in the truth. Und ich stehe in der Wahrheit. And if somebody wants to rob me of my freedom, und wenn mir jemand diese Freiheit rauben möchte, and tell me God is not with me, und mir sagen, dass Gott nicht mit mir ist, and tell me that this person has left God, und mir sagen, dass diese Person Gott verlassen hat, I say that person is a liar, dann sage ich, dass diese Person ein Lügner ist. Because I have the right to stand in the Word. Weil ich das Recht habe, in dem Wort zu stehen. Like Paul said, so wie Paulus sagt, I'm not crazy. Ich bin nicht verrückt. I speak words of sober truth. Ich spreche Worte der nüchternen Wahrheit. Galatians 5:1. Galater 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Es war um der Freiheit willen, dass Christus uns frei gemacht hat. And who are you, O man, to contradict God's word? Und wer bist du, o Mensch, dem Wort Gottes zu widersprechen? Who are you to speak to me and take that freedom from me? Wer bist du, dass du zu mir sprichst und mir diese Freiheit wegnimmst? Who are you to speak of my life? Wer bist du, dass du von meinem Leben sprichst? As though I don't have the right to walk with my Savior. Als ob ich nicht das Recht hätte, mit meinem Erretter zu wandeln. To speak as though Christ has left me. Zu sprechen, so wie wenn Christus mich verlassen that hätte. God has abandoned me. Dass Gott mich verlassen hat. When it says in Hebrews 13, he will never, no, never, no, never leave me nor forsake me. Wenn es heißt in Hebräer 13, dass er mich niemals, niemals verlassen oder alleine lassen wird. We stand in the truth. Wir stehen in der Wahrheit. Doesn't matter what people think. Es ist egal, was Leute denken. It doesn't matter if someone perceives you as crazy. Und es macht doch nichts, wenn dich jemand als verrückt ansieht. If I'm standing on the word, wenn ich auf dem Wort stehe, let them say what they want. Lass sie sagen, was sie wollen. In Matthew 12, Matthäus 12, they said Jesus had a demon. Haben sie gesagt, dass Jesus einen Dämonen hat. In John chapter 10, Johannes 10, I think it's verse 20, ich glaube Vers 20, verse 20, they said he has a demon, haben sie gesagt, er hat einen Dämon. And Jesus is crazy. Und Jesus ist verrückt. This Jesus of Nazareth is insane. Dieser Jesus von Nazareth ist wahnsinnig. And others said, how can he be if he casts out demons? Und andere haben gesagt, wie kann das sein, wenn er doch Dämonen austreibt? He stands in the truth. Er steht in der Wahrheit. And this is what we have to be preoccupied with. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. There are lying spirits. Es gibt lügende Geister. That want to cause believers. Die Gläubige dazu bringen möchten. To depart from the truth. Von der Wahrheit abzufallen. To depart from the faith. Vom Glauben abzufallen. They are deceiving spirits. Sie sind trügerische Geister. Used. Verwendet. By liars. Von Lügnern. Whose consciences are seared. Deren Gewissen gebrandmarkt sind. Seared with a hot iron. Gebrandmarkt mit einem heißen Eisen. Means they can't feel anymore. Das bedeutet, dass sie nichts mehr spüren. Means they've lied so much. Das bedeutet, dass sie so viel gelogen haben. That when they lie, their conscience is not even grieved. Dass wenn sie lügen, ihr Gewissen nicht einmal mehr betrübt ist. But we have the truth. Aber wir haben die Wahrheit. Paul said, I speak, I am not crazy. Paulus sagt, ich bin nicht verrückt. I speak words of sober truth. Ich spreche Worte der nüchternen Wahrheit. Isn't that nice tonight? Ist das nicht schön? John chapter 10 verse 28. Johannes 10 Vers 28. No one can pluck them out of my hand. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Nobody. Niemand. I walk with the Lord. Ich gehe mit dem Herrn. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I will never lack a thing. Mir wird es niemals mangeln. And it doesn't matter what you think of me. Und es ist egal, was du über mich denkst. I stand in the truth. Ich stehe in der Wahrheit. And if you think I'm crazy for standing in the truth. Und wenn du meinst, dass ich verrückt bin, deswegen, weil ich in der Wahrheit stehe, that's your problem. Dann ist es dein Problem. That's not my problem. Das ist nicht mein Problem. Amen. Amen. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For the truth. Für die Wahrheit. For your word. Für dein Wort. That each of us can have our own Bible in this day and age. Und dass in dieser Zeit jeder einzelne von uns seine eigene Bibel haben kann. We can have many Bibles. Wir können viele Bibeln haben. Different languages. Verschiedene Sprachen. Study Bibles. Studierbibeln. We can study your word. Wir können dein Wort studieren. We can memorize it. Wir können es auswendig lernen. And the truth shall set us free. Und die Wahrheit soll uns frei machen. In John chapter 8. Johannes 8, and verse 31. Vers 31. If you continue in my word, wenn du in meinem Wort fortfährst, you will know the truth, dann wirst du die Wahrheit kennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird dich frei machen. And Lord, we thank you that where your spirit is, und Herr, wir danken dir, dass dort, wo dein Geist ist, there is liberty. Die Freiheit ist. In 2. Korinther 3:18. In 2. Korinther 3:18. We thank you today. Wir danken dir. Thank you for your word. Wir danken dir für dein Wort. We are changed from glory to glory. Dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Worte zu unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.